Abschnitt 18 aus Armadale, 6. Band von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 6. Kapitel, Teil 5. Er sann, wie er allmählich die zusammenhangslosen Eindrücke, die auf ihn einstürmten, auf einen Punkt beziehen könne. Von Anfang an überzeugt, dass irgendeine verborgene Gefahr Ellen im Sanatorium drohe, dehnte er seinen Verdacht freilich vag und unbestimmt zunächst auf die ganze Lokalität aus, auf seine Frau, von der er fest glaubte, dass sie sich jetzt unter einem Dache mit ihm befinde, auf den Doktor, welcher so offenbar wie Bashwood selbst in ihr Vertrauen gezogen war. Jetzt verengerte er die Grenzen seines Argwohns, er konzentrierte diesen nunmehr beharrlich auf Ellens Zimmer. Umsonst hatte er seinen Verstand angestrengt, die Kränkung, die ihm gestern selbst zugefügt worden war, mit seinem Argwohne bezüglich eines gegen Ellen gerichteten Komplotts in Verbindung zu bringen. Jetzt gab er dies Beginnen als fruchtlos auf, und wirr und schwere im Kopfe, von vielem Sinnen und Grübeln nahm er seine Zuflucht zu den Tatsachen, die ihm seit seiner Ankunft im Sanatorium entgegengetreten waren. Alles, was er unten wahrgenommen hatte, wies darauf hin, dass durch ihren Aufenthalt im Sanatorium ein geheimer Plan gefördert werden sollte. Nach allem, was er oben wahrnahm, stand der Schlupfwinkel, wo die Gefahr lauerte, mit Ellens Zimmer in Zusammenhang. Zu dieser Folgerung gelangen und den Entschluss fassen, das Komplott, welcher Art es auch sei, dadurch zu vereiteln, dass er selbst Ellens Stelle einnahm, war bei Midwinter das Werk einer Minute. Der wirklichen Gefahr gegenüber machte sich die große Natur des Mannes instinktiv von der Schwäche frei, mit welcher sie in glücklicheren und besseren Zeiten behaftet gewesen war. Der einzige Zweifel, der ihn noch quälte, als er am Fenster stand und sann, war der, ob er auch Ellen zu einem Zimmertausche werde bewegen können, ohne eine Erklärung geben zu müssen, die Ellen die Wahrheit ahnen lassen könnte. In dem Augenblick jedoch, in dem seine Blicke noch auf das Zimmer geheftet blieben, war der Zweifel gelöst. Er fand den unbedeutenden, doch hinreichenden Grund, welchen er suchte. Bashwood sah, wie er schnell nach der Tür ging und hörte ihn leise anklopfen und flüstern. »Ellen, bist du schon zu Bette?« »Nein«, antwortete es drin, »komm herein.« Eben schien Midwinter im Begriffe zu stehen, die Tür aufzumachen, als er plötzlich innehielt, wie wenn ihm plötzlich etwas einfiele. »Warte einen Augenblick«, sagte er durch die Tür und schritt dann stracks auf das letzte Zimmer zu. »Ist da drinnen jemand, der uns belauert?« rief er laut. »So soll er uns durch das da belauern.« Er nahm sein Taschentuch heraus und stopfte es zwischen die Drahtstäbe des Gitters, so daß die Öffnung vollkommen geschlossen war. So hatte er den drinnen lauernden Spion, wenn wirklich einer drin war, gezwungen, entweder sich durch Wegnehmen des Tuchs zu verraten oder für alles, was zunächst geschehen mochte, blind zu bleiben, und nun erst trat er bei Ellen ein. »Du weißt, was für elende Nerven ich habe«, begann er, »und wie jämmerlich ich selbst in meinen besten Tagen schlafe. Heute kann ich wieder einmal nicht schlafen. Das Fenster in meinem Zimmer rasselt bei jedem Windstoße. Ich wünschte, es wäre so fest wie deines hier.« »Mein lieber Junge«, rief Ellen, »ich mache mir aus einem klappernden Fenster nichts. Lass uns mit den Zimmern tauschen.« »Unsinn, warum entschuldigst du dich gegen mich? Weiß ich nicht, wie leicht so erregbare Nerven wie deine von Kleinigkeiten affiziert werden? Nun, der Doktor mich hinsichtlich der armen lieben Neely beruhigt hat, beginne ich die Strapazen der Reise zu spüren, und ich stehe dafür, dass ich, sei es wo es wolle, bis in den hellen Tag hinein schlafen werde.« Er nahm seine Reisetasche. »Wir müssen uns beeilen«, setzte er hinzu, indem er auf seine Kerze wies. »Man hat mir nicht viel Licht zum Zubettgehen gegeben.« »Sei ganz still, Ellen«, sagte Midwinter, ihm die Tür öffnend. »Wir dürfen in so später Stunde das Haus nicht stören.« »Ja, ja«, entgegnete Ellen flüsternd. »Gute Nacht. Hoffentlich schläfst du nun so gut, wie ich schlafen werde.« Midwinter begleitete ihn nach Nummer 3 und bemerkte, dass seine eigene Kerze, die er darin hatte stehen lassen, nicht größer war als die Ellens. »Gute Nacht«, sagte er und trat wieder auf den Korridor hinaus. Von neuem ging er auf das Gitter zu und horchte von neuem. Das Taschentuch war noch genau darin, wie er es hineingestopft hatte, und noch immer kein Laut drinnen zu vernehmen. In tiefen Gedanken schritt er über den Korridor seinem neuen Zimmer zu. Gab es kein anderes Mittel als das, welches er versucht hatte? Keins. Jedwede offene Verteidigung oder Schutzmaßregel wäre da, wo die Art der Gefahr und die Seite, woher sie kam, gleich unbekannt blieben, an und für sich nutzlos gewesen und mehr als nutzlos, weil sie die Leute im Hause aufmerksam gemacht und veranlasst hätte, auf ihrer Hut zu sein. Das Einzige, was Midwinter zum Schutze seines Freundes tun konnte, dem er seinen auf keine bestimmte Tatsache gegründeten Verdacht nicht mitteilen durfte und dessen Vertrauen auf den äußerlich so bieder sich darstellenden Doktor er nicht erschüttern mochte, blieb die Vertauschung der Zimmer und die einzig zu befolgende Politik die Politik des Zuwartens. »Auf eines kann ich bauen«, sagte er zu sich selbst, als er zum letzten Mal den Korridor überblickte. »Ich kann darauf bauen, dass ich wach bleibe.« Nach einem Blicke auf die gegenüber tickende Wanduhr begab er sich nach Nummer 4. Man hörte das Geräusch der sich schließenden Tür und des vorgeschobenen Riegels, dann lag von neuem das ganze Haus in Grabesschweigen. Nach und nach überwand das Grausen vor der Stille und Finsternis in Bashwood die Furcht, das Taschentuch zu berühren. Vorsichtig zog er einen Zipfel desselben heraus, wartete, sah sich um und fasste sich endlich das Herz, das ganze Taschentuch durch die Drahtstäbe des Gitters zu sich hereinzuziehen. Er steckte es in die Tasche, dachte aber sogleich an die Folgen, die es haben könnte, wenn man es bei ihm fände, und warf es in einen Winkel des Zimmers. Er zitterte dabei, sah furchtsam nach seiner Uhr und stellte sich wieder ans Gitter, um auf Miss Gwilt zu warten. Es war 1:15. Der Mond stand jetzt dem Hauptfronte des Sanatoriums gerade gegenüber. Von Zeit zu Zeit fiel sein Licht hell auf das Korridorfenster, wenn die Zwischenräume in den jagenden Wolken es durchließen. Der Wind hatte sich erhoben und sang leise seinen trübseligen Gesang, wenn er über die öde Umgebung des Hauses strich. Als der Zeiger der Uhr auf 1:45 wies, trat Miss Gwilt leise in den Korridor. »Kommen Sie heraus«, flüsterte sie durch das Gitter, »und folgen Sie mir.« Sie ging an die Treppe zurück, die sie eben herabgekommen war, stieß die Tür sanft auf und führte Bashwood, der inzwischen sein Zimmer verlassen hatte, nach dem Treppenabsatz vor der zweiten Etage. Hier fragte sie ihn, was sie unten zu fragen nicht gewagt hatte. »Ist Mr. Armadale in Nummer 4 untergebracht worden?« Ohne zu sprechen, nickte er mit dem Kopfe. »Antworten Sie mir in Worten. Hat Mr. Armadale seitdem das Zimmer verlassen?« »Nein«, entgegnete er. »Haben Sie, seit ich von Ihnen ging, auch das Zimmer niemals aus den Augen gelassen?« »Niemals«, lautete seine Antwort. Etwas Eigentümliches in seinem Wesen, etwas Ungewohntes im Tone seiner Stimme zogen ihre Aufmerksamkeit auf sich. Sie nahm ihren Leuchter von einem nahestehenden Tische, auf den sie denselben gestellt hatte, und ließ den Schein des Lichts auf sein Gesicht fallen. Seine Augen stierten, die Zähne klapperten ihm, alles verriet die Angst, in der er sich befand, nichts aber sagte ihr, dass diese Angst von dem Bewusstsein seiner Schuld, von dem Bewusstsein herrührte, dass er sie zum ersten Male in seinem Leben betrogen hatte. Hätte sie ihm nicht so unumwunden gedroht, hätte sie minder rückhaltlos von dem Zusammensein gesprochen, das ihn am nächsten Morgen belohnen sollte, dann hätte er vielleicht die Wahrheit gestanden. So hatten seine schlimmsten Befürchtungen und seine liebsten Hoffnungen das gleiche Interesse, ihr jene verhängnisvolle Lüge zu sagen, die er ihr auch jetzt wiederholte, als sie ihre Frage zum zweiten Male an ihn richtete. Sie sah ihn an, den Mann, von dem sie am allerwenigsten erwartete, dass er sie betrügen würde, den Mann, den sie selbst betrogen hatte. »Sie scheinen mir überreizt«, sprach sie gelassen, »die Nacht ist über ihre Kräfte gegangen.« »Gehen Sie hinauf und ruhen Sie sich aus. Sie werden die Tür von einem der Zimmer offen finden, das nehmen Sie. Gute Nacht.« Damit reichte sie ihm die Hand und wollte gehen. Verzweiflungsvoll hielt er sie zurück. Die Angst vor dem, was geschehen möchte, wenn sie allein gelassen würde, zwang ihm die Worte auf die Lippen, zu denen ihm zu einer anderen Zeit der Mut gefehlt haben würde. »Tun Sie's nicht«, flehte er flüsternd. »Ach, tun Sie's nicht! Gehen Sie heute Nacht nicht hinunter!« Sie ließ seine Hand los und bedeutete ihn, die Kerze zu nehmen. »Morgen sollen Sie mich sprechen«, sagte sie. »Heute kein Wort mehr.« Wie immer beherrschte ihn ihr starker Wille auch im letzten Augenblicke. Er nahm die Kerze, wartete aber und folgte ihr mit gierigen Blicken, während sie die Treppe hinabstieg. Die Kälte der Dezembernacht schien durch alle Wärme des Hauses ihren Weg bis zu ihr gefunden zu haben. Sie hatte einen langen, dicken, schwarzen Schal umgetan und ihn fest um ihre Brust gezogen. Der Flechtenkranz, zu dem sie ihr Haar zu ordnen pflegte, schien ihrem Kopfe zu schwer geworden zu sein. Sie hatte ihn aufgelöst und über ihre Schultern fallen lassen. Der alte Mann betrachtete ihr wallendes Haar, wie es rot auf dem schwarzen Schale lag, betrachtete ihre schlanke Hand mit den langen, feinen Fingern, betrachtete die verführerische Grazie jeder ihrer Bewegungen, die sie ihm weiter und weiter entführten. »Die Nacht wird rasch vergehen«, dachte er, als sie ihm aus den Blicken entschwand. »Ich werde von ihr träumen, bis der Morgen kommt.« Sie verschloss die Treppentür und horchte, nichts rührte sich. Dann ging sie langsam den Korridor hinab bis zum Fenster. An den Fensterstock gelehnt sah sie in die Nacht hinaus. Der Mond war eben hinter Wolken verborgen, nichts in der Finsternis draußen zu erkennen, als die zerstreuten Gaslichter in der Vorstadt. Sie wandte sich wieder vom Fenster ab und sah nach der Uhr. Es war 1:20. Zum letzten Male zwang sich ihr der Gedanke auf, der ihr gekommen war, als sie wusste, dass ihr Gatte im Hause war. Zum letzten Mal sagte ihr die innere Stimme, »Überlege, ob es keinen anderen Weg gibt.« Sie sann, bis der Minutenzeiger auf halb wies. »Nein«, sagte sie noch immer an ihren Gatten denkend, »nein, es gibt nur den Weg, es bis zu Ende zu vollbringen.« Er wird ungetan lassen, um dessen Willen er hierher gekommen, er wird die Worte ungesprochen lassen, die zu sagen er erschienen ist, sobald er erfährt, dass seine Schritte einen öffentlichen Skandal hervorrufen und seine Worte mich dem Schafott überantworten werden. Ein höheres Rot erglühte auf ihrem Gesicht und sie lächelte mit einer entsetzlichen Ironie, als sie jetzt nach der Tür des Zimmers blickte. »In einer halben Stunde«, sagte sie, »werde ich deine Witwe sein.« Sie schloss den Kasten des Apparats auf und nahm das rote Flakon in die Hand. Nach einem Blicke auf die Uhr, um zu sehen, welche Zeit es sei, tröpfelte sie in den gläsernen Trichter die erste der 6 Portionen, wie sie die Papierstreifen für sie abgemessen hatten. Als sie das Flakon wieder hinstellte, legte sie das Ohr an die Mündung des Trichters. Kein Laut ließ sich vernehmen, schweigend wie der Tod selbst vollbrachte der tödliche Prozess sein Werk. Als sie sich emporrichtete und aufsah, schien der Mond hell zum Fenster herein und das Ächzen des Windes war verstummt. »Ach, die Zeit, die lange Zeit, wäre es doch wenigstens mit dieser ersten Dosis abgetan gewesen.« Sie ging hinab in das Vorhaus, sie wanderte auf und nieder und horchte an der offenen Tür, die in die Küche hinabführte. Dann kam sie wieder herauf und stieg wieder hinunter. Die Zeit schien still zu stehen, das Warten war zum Wahnsinnigwerden. Die Zwischenzeit verstrich. Als sie das Flakon zum zweiten Male nahm und die zweite Dosis in den Trichter goss, jagten die Wolken über den Mond und verdunkelten das Nachtbild draußen vor dem Fenster. Die Unruhe, die sie treppauf und treppab und hin und her in der Halle getrieben hatte, wich so plötzlich von ihr, wie sie erschienen war. Am Fensterstock lehnend und, ohne sich irgendeines Gedankens bewusst zu werden, in die schwarze Nacht hinausstarrend, wartete sie die zweite Zwischenpause ab. Aus einer entfernten Gegend der Vorstadt trug der Wind das langgezogene Geheul eines Hundes ins Ohr. Mit dumpfer Aufmerksamkeit folgte sie dem Tone, bis er allmählich erstarb und lauschte mit noch dumpferer Erwartung, bis er sich wieder erhob. wie Blei lagen ihre Arme auf dem Fensterstock. Ohne die Kälte zu empfinden, drückte sie ihre Stirn an die Scheiben. Erst als der Mond wieder hell aus dem Gewölke hervortrat, kam ihr das Bewusstsein der Situation wieder. Schnell drehte sie sich um und sah nach der Uhr. 7 Minuten waren seit dem Auströpfeln der zweiten Dosis verflossen. Als sie die Flasche ergriff und den Trichter zum 3. Male füllte, ward sie sich des Moments wieder voll bewusst. Fieberhitze entzündete ihr Blut und stieg ihr glühend in die Wangen. Schnell und leise die Arme unter dem Schal gekreuzt und mit dem Auge Sekunde um Sekunde die Uhr verfolgend, schritt sie den Korridor auf und nieder. 3 von den nächsten 5 Minuten waren vorüber und wieder brachte sie das Warten fast von Sinnen. Der Korridor wurde der unüberwindlichen Unruhe ihrer Glieder zu eng. Sie ging abermals in die Halle hinab und rannte darin im Kreise umher wie ein wildes Tier im Käfig. Beim 3. Umgang fühlte sie, dass etwas leise ihr Kleid berührte. Die Hauskatze war durch die offene Küchentür hereingekommen, eine große, dreifarbige, gesellige Katze, die behaglich schnurrte und folgte ihr als Begleiterin. Sie nahm das Tier auf den Arm, das seinen weichen Kopf an ihrem Kinne rieb, als sie sich zu ihm niederbog. »Amedee hasst die Katzen«, flüsterte sie dem Tiere ins Ohr. »Komm und sieh ihn sterben!« Im nächsten Augenblick erschrak sie vor ihrer eigenen fürchterlichen Fantasie. Zusammenschaudernd ließ sie die Katze fallen und jagte sie mit drohender Hand hinaus. 1 Minute blieb sie stehen, dann stürmte sie Hals über Kopf die Treppe hinauf. Der Gedanke an ihren Mann hatte sich ihr wieder gewaltsam aufgedrängt. Er drohte ihr mit einer Gefahr, die ihr zuvor noch gar nicht in den Sinn gekommen war. Wie, wenn er nicht schliefe, wie, wenn er plötzlich herauskäme und sie mit dem Flakon in der Hand fände. Sie schlich an die Tür von Nummer 3 und horchte. Das langsame, regelmäßige Atmen eines Schlafenden ließ sich vernehmen. Erleichtert und beruhigt wartete sie einen Augenblick, tat einen Schritt auf Nummer 4 zu und blieb dann wieder stehen. An dieser Tür brauchte sie nicht zu horchen. So gewiss wie der Tod nachher kam in der vergifteten Luft, zuerst der Schlaf, hatte ihr der Doktor gesagt. Sie warf einen Seitenblick auf die Uhr. Es war Zeit zur 4. Dosis. Ihre Hände zitterten heftig, als sie den Trichter zum 4. Male füllte. Die Angst vor ihrem Manne machte ihr wieder das Herz klopfen, wie wenn ihn ein Geräusch aufstörte, ehe die 6. Dosis ausgegossen war. Wie, wenn er, wie sie es so oft an ihm gesehen hatte, plötzlich auch ohne Geräusch erwachte. Ihre Augen irrten im Korridor umher. Das Zimmer, wo sich Bashwood versteckt gehalten hatte, bot sich ihr jetzt selbst als Schlupfwinkel dar. »Ich könnte da hineingehen«, dachte sie. »Hat er den Schlüssel stecken lassen?« Sie machte die Tür auf und sah das auf den Boden geworfene Taschentuch. War es Bashwoods Tuch, das er zufällig hatte liegen lassen? Sie musterte die Zipfel. Im 2. fand sie den Namen ihres Gatten. Im 1. Momente wollte sie die Treppe hinauf, um Bashwood zu wecken und auf Erklärung zu dringen. Im 2. Augenblicke dachte sie an das rote Flakon und an die Gefahr, den Korridor zu verlassen. Sie wandte sich um und sah nach Nummer 3. Nach dem Taschentuche zu schließen, war ihr Mann ohne allen Zweifel außerhalb des Zimmers gewesen und Bashwood hatte ihr nichts davon gesagt. War er jetzt in seinem Zimmer? Im Sturme ihrer Aufregung vergaß sie, als ihr diese Frage durch den Kopf schwirrte, die Entdeckung, die sie selbst kaum vor einer Minute gemacht hatte. Von neuem horchte sie an der Tür, von neuem hörte sie das regelmäßige Atmen des Schlafenden. Das 1. Mal hatte das Zeugnis ihrer Ohren hingereicht, sie zu besänftigen. Diesmal, bei ihrem 10-fach gesteigerten Argwohn und ihrem Schrecken, wollte sie auch das Zeugnis ihrer Augen haben. »Alle Türen in diesem Hause lassen sich geräuschlos öffnen«, sagte sie zu sich selbst. »Ich brauche nicht zu besorgen, dass er aufwacht.« Leise und ganz allmählich machte sie die unverschlossene Tür auf und sah hinein, sobald diese weit genug aufstand. In dem wenigen Lichte, das ins Zimmer fiel, war eben nur der Kopf des Schläfers auf dem Kissen sichtbar. hob sich dieser ganz so dunkel vom weißen Pfühle ab wie der Kopf ihres Gatten, wenn er im Bett lag? Ging der Atem so leise wie der ihres Mannes, wenn er schlief? Sie machte die Tür weiter auf und sah bei hellerem Lichte hinein. Da lag der Mann, nach dessen Leben sie zum dritten Male getrachtet hatte, und schlief sanft und ruhig in dem Zimmer, das ihrem Gatten überwiesen worden war, und in der Luft, die niemand ein Leid zufügen konnte. Der Schluss, den sie hieraus unvermeidlich ziehen musste, übermannte sie sofort. Die Hände krampfhaft emporheben, taumelte sie in den Korridor zurück. Die Tür von Alans Zimmer fiel ins Schloss, doch nicht laut genug, um ihn aufzuwecken. Sie wandte sich um, als sie das Geräusch hörte. Wie betäubt stand sie da und starrte danach hin. Dann, noch ehe ihre Vernunft sich wieder sammelte, trieb sie ihr Instinkt zum Handeln. In zwei Schritten war sie an der Tür von Nummer 4. Die Tür war verschlossen. Wild und schwer fiel sie mit beiden Händen über die Wand her, um nach dem Knopfe zu suchen, auf den sie den Doktor hatte drücken sehen, als er seinen Besuchern das Zimmer zeigte. Zweimal entging er ihr, beim dritten Male halten die Augen den Händen. Sie fand den Knopf und drückte darauf. Der Riegel drinnen sprang zurück und die Tür fügte sich ihr. Ohne einen Augenblick zu zaudern, ging sie in das Zimmer. Obgleich die Tür auf war, obgleich seit dem vierten Aufguss eine so kurze Zeit verflossen war, dass sich kaum erst die halbe Menge des erforderlichen Gases entwickelt hatte, so schlug ihr doch die vergiftete Luft entgegen wie der Griff einer Hand um ihre Kehle, wie ein eiserner Ring um ihren Kopf. Sie fand Midwinter am Fuß des Bettes auf dem Teppich liegen, den Kopf und den einen Arm der Türe zu, als wäre er beim ersten Gefühl von Betäubung aufgestanden und über dem Versuch, das Zimmer zu verlassen, umgesunken. Mit jener verzweiflungsvollen Kraftanstrengung, deren Frauen in Fällen der Not fähig sind, hob sie ihn auf und zog ihn auf den Korridor hinaus. Das Hirn wirbelte ihr, als sie ihn niederlegte und auf ihren Knien nach dem Zimmer zurückkroch, um die giftige Luft vom Gange abzusperren. Nachdem sie die Tür geschlossen hatte, wartete sie, ohne dass sie sich getraute, ihn anzusehen, bis sie wieder ihre Kraft so weit gesammelt hatte, um sich zu erheben und ans Fenster über der Treppe zu gelangen. Sobald sie dies aufgerissen hatte, sobald die frische Luft des frühen Wintermorgens hereinwehte, wagte sie sich zu ihm zurück und richtete seinen Kopf empor, zum ersten Male ihm voll ins Gesicht blickend. War es der Tod, der dies fahle Grau über seine Stirn und seine Wangen breitete und die düsterne Bleifarbe ihm auf Augenlider und Lippen goss? Sie lockerte seine Krawatte und knöpfte seine Weste auf, um Hals und Brust der Luft besser zugänglich zu machen. Ihre Hand auf seinem Herzen, mit ihrer Brust seinen Kopf unterstützen, so dass er gerade auf das offene Fenster gerichtet war, wartete sie auf das, was geschehen würde. Eine Weile verstrich, eine Zeit von wenigen Minuten und doch lang genug, ihr ganzes Eheleben mit ihm ihr ins Gedächtnis zurückzurufen, lang genug, um den Entschluss zu zeitigen, der jetzt in ihrer Seele aufstieg, als das einzige Ergebnis, welches aus jenem Rückblick entstehen konnte. Wie ihre Augen auf ihm ruhten, prägte sich allmählich eine wunderbare Ruhe in ihren Zügen aus. Sie sah aus, als ob sie ebenso wohl auf seine Wiederherstellung als auf die Gewissheit seines Todes gefasst sei. Kein Schrei, keine Träne war ihr noch entschlüpft, kein Schrei, keine Träne entrang sich ihr, als sie nach einer kleinen Weile das erste matte Schlagen seines Herzens und den ersten schwachen Atemzug an seinen Lippen hörte. Stumm beugte sie sich über ihn und küsste ihn auf die Stirn. Als sie wieder aufblickte, war die grimme Verzweiflung aus ihrem Antlitz gewichen. Etwas Strahlendes glänzte in ihren Augen, das ihr ganzes Gesicht wie mit einem innern Lichte übergoss und sie wieder weiblich und lieblich machte. Sie legte ihn nieder, nahm ihren Schal ab und faltete daraus ein Kissen für seinen Kopf zusammen. »Es hätte schwer werden können, Herz«, sagte sie, als sie fühlte, wie der Atem in seiner Brust lauter und lauter wurde. »Du hast's nun leicht gemacht.« Sie stand auf und, den Blick wendend, bemerkte sie das Flakon da, wo sie es seit der vierten Dosis gelassen hatte. »Ach«, dachte sie ruhig, »ich hatte meinen besten Freund vergessen. Ich hatte vergessen, dass noch mehr aufzugießen ist.« Mit fester Hand, mit gelassenem, aufmerksamem Blick füllte sie den Trichter zum fünften Male. »Noch 5 Minuten«, sagte sie, als sie nach einem Blicke auf die Uhr das Fläschchen wieder beiseite stellte. Sie versank in Gedanken, Gedanken, welche die ernste und milde Fassung in ihren Zügen nur erhöhten. »Soll ich ihm ein Abschiedswort schreiben?«, fragte sie sich selbst. »Soll ich ihm die Wahrheit sagen, ehe ich auf ewig von ihm gehe?« Ihr kleiner goldener Bleistifthalter hing mit anderen Spielereien an ihrer Uhrkette. Nachdem sie eine Sekunde lang sich umgesehen hatte, kniete sie vor ihrem Gatten nieder und steckte ihre Hand in die Brusttasche seines Rocks. Seine Brieftasche war darin. Einige Papiere fielen heraus, als sie das Schlösschen derselben aufdrückte. Eines war der Brief, den Mr. Brock von seinem Sterbebette aus ihm geschrieben hatte. Sie schlug die beiden Blätter um, auf denen der Pfarrer geschrieben hatte, was nunmehr in Erfüllung gegangen war, und fand auf dem letzten Blatte noch eine freie Seite. Auf diese Seite schrieb sie, neben ihrem Gatten kniend, ihre Abschiedszeilen. »Ich bin schlechter als du, selbst wenn du das Schlechteste von mir glaubst, denken kannst. Du hast Armedale gerettet, dadurch, dass du heute Nacht das Zimmer mit ihm getauscht und hast ihn vor mir gerettet. Jetzt kannst du dir denken, wessen Witwe ich vorstellen wollte, wenn du nicht sein Leben beschützt hättest, und wirst nun wissen, welches elende Geschöpf du heiratetest, als du das Weib nahmst, das jetzt diese Zeilen schreibt. Und doch hatte ich unschuldige Momente, und dann liebte ich dich heiß. Vergiss mich, mein süßes Herz, in der Liebe zu einem besseren Weibe, als ich es bin. Vielleicht hätte ich dies bessere Weib selbst werden können, hätte ich nicht ein so jammervolles Leben gelebt, ehe wir uns kennenlernten. Jetzt kommt darauf nicht viel an. Das Einzige, was ich tun kann, das viele Böse, was ich gegen dich verübt habe, wieder gut zu machen, ist, dass ich mein Leben hingebe. Jetzt, wo ich weiß, dass du leben bleiben wirst, wird mir das Sterben nicht schwer. Selbst meine Verruchtheit hat ein Verdienst. Sie ist gescheitert mit ihren Anschlägen. Ich bin ja niemals ein glückliches Weib gewesen.« Sie faltete den Brief wieder zusammen und gab ihm die Blätter in die Hand, um so seine Aufmerksamkeit darauf zu lenken, sobald er wieder zu sich käme. Als sie sachte seine Finger um das Papier schloss und aufsah, war die letzte Minute der letzten Zwischenzeit gekommen und starrte ihr von der Uhr herab entgegen. Sie neigte sich über ihn und gab ihm den Abschiedskuss. »Lebe, mein Engel, lebe«, murmelte sie zärtlich, während ihre Lippen leise die seinen streiften. »Das ganze Leben liegt noch vor dir, ein glückliches Leben und ein ehrenvolles Leben, wenn du von mir frei bist.« Mit einem letzten zögernden, sanften Kusse strich sie ihm das Haar aus der Stirn. »Es ist kein Verdienst, dass ich dich geliebt habe«, sagte sie. »Du bist ja einer von den Männern, welche alle Weiber lieb haben.« Sie seufzte und ging von ihm. Es war ihre letzte Schwäche gewesen. Dann nickte sie der Wanduhr zu, als wäre dies ein lebendiges Wesen gewesen, das mit ihr sprach, und füllte den Trichter zum letzten Male und bis auf den letzten Tropfen, der sich im Flakon befand. »O Gott, vergib mir«, sagte sie, »o Christus, bezeuge, dass ich gelitten habe.« Noch einen Augenblick blieb sie zögernd auf der Schwelle stehen, zögerte, um den letzten Blick in diese Welt zu tun, und dieser letzte Blick galt ihm. »Fahre wohl«, sprach sie sanft. Die Tür des Zimmers öffnete sich und schloss sich hinter ihr. Eine Minute tiefen Schweigens, dann plötzlich ein dumpfes Geräusch wie das Geräusch eines fallenden Körpers. Dann wiederum tiefes Schweigen. Stetig ihrem vorgeschriebenen Laufe folgend, durchliefen die Zeiger der Uhr Minute um Minute. Es war die 10. Minute, nachdem sich die Tür geöffnet und wieder geschlossen hatte, als Midwinter auf seinem Kissen sich regte und im Bemühen, sich aufzurichten, den Brief in seiner Hand bemerkte. Im selben Augenblicke wurde ein Schlüssel in der Treppentür umgedreht. Erwartungsvoll erschien der Doktor und sah erwartungsvoll nach dem verhängnisvollen Zimmer. Da entdeckte er das Flakon auf dem Fensterstock und den am Boden hingestreckten Mann, der sich eben zu erheben suchte. Ende von Abschnitt 18, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 30. November 2023.